danke für die Einladung und danke für die nette Vorrede. Nur eine ganz kleine Korrektur. Also es geht nicht schwerpunktmäßig um die Zeit des Nationalsozialismus, sondern es wird schon auch gleichgewichtet die verschiedenen geschichtlichen Epochen, weil es mir auch ganz wichtig ist, zu betonen, dass das, was im Nationalsozialismus passiert ist in Südosteuropa, dass das nicht ohne Vorgeschichte ist und nicht einfach aus heiterem Himmel passiert ist, sondern dass das in einem Kontext zu sehen ist, der sich vorher schon sehr, sehr stark angedeutet und vorbereitet hat. Und ich gehe dann auch noch über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus und mache auch dann einen kleinen Ausblick, dann, was mit Jugoslawien passiert ist in der deutschen Politik bis in die Anfang der 90er Jahre, bis zur Zerstörung des jugoslawischen Staates, auch wenn es darum schwerpunktmäßig dann in den folgenden Vorträgen geht. Also der ganze Südosten ist unser Hinterland, 150 Jahre deutscher Politik gegen einen jugoslawischen Staat. Da stellt sich schon die Frage, wie kommt man auf 150 Jahre, weil 150 Jahre gab es keinen jugoslawischen Staat und vor 150 Jahren, wenn man da zurückblickt, 150 Jahre vor der Zerstörung Jugoslawiens 1992, gab es auch noch keinen deutschen Staat. Wichtig ist aber zu betonen, dass diese deutsche Politik in diese Richtung eben schon vor der deutschen Staatsgründung begann. Einerseits in den Planungen und andererseits auch schon unter der Kanzlerschaft von Bismarck als preußischer Ministerpräsident oder Kanzler vor der Gründung des deutschen Staates. Also ich beginne in den 1840er Jahren und das ist auch ganz wichtig, was den Titel dieses Vortrages und meines Buches betrifft, der ganze Südosten ist unser Hinterland. Dieses Zitat stammt von Friedrich List. Friedrich List aus Baden-Württemberg wird heutzutage immer noch als der Vater der deutschen Nationalökonomie bezeichnet, hat also ganz wichtige Schriften vorgelegt, die die deutsche Nationalökonomie vorkonturiert hat und geprägt hat. Friedrich List war also ein Vertreter des baden-württembergischen Bürgertums und des baden-württembergischen Handelskapitals und hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, Zollgrenzen aufzuheben. Friedrich List hat eine Zeit lang in den USA gelebt und hat dort dann also auch mitbekommen, wie eine Großraumwirtschaft, ich benutze dieses Wort jetzt hier ganz bewusst, eine Großraumwirtschaft sich entwickelt hat und hat versucht, das auf den deutschen Bereich zu übertragen und zu überlegen, was kann ein Hinterland sein für einen deutschen Staat, für eine deutsche Wirtschaft. Und hat also in den 1840er Jahren darüber dann geschrieben. Friedrich List ist auch ganz wichtig in der deutschen Geschichte als einer der Mitinitiatoren des deutschen Eisenbahnwesens, der deutschen Eisenbahnwege, die eben von ihm auch vorgeplant waren, über den deutschen Bereich hinaus schon in Richtung die Donau abwärts, in Richtung Wien, Belgrad, Sofia. Ja, bis in das Osmanische Reich hinein. Zwei Zitate von Friedrich List. Wichtig ist, wenn ich jetzt hier von Südosteuropa spreche, in der Zeit von Friedrich List und der Frankfurter Paulskirche, zu der ich gleich komme, dann haben wir dort ganz spannende Begriffe, die wir heute gar nicht mehr in diesen Kontext bringen, nämlich zum Beispiel den Begriff Orient und Okzident. Der Orient, den wir heute sozusagen in Asien vermuten würden oder im Nahen Osten, der begann in dieser deutschen Sprachschöpfung in den 1840er Jahren bereits im heutigen Süden Jugoslawiens. Das heißt, alles, was zum Osmanischen Reich gehörte, das heißt zu diesem Zeitpunkt auch Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina, galten in dieser Zeit als Orient und alles, was Habsburger Reich war, also nördlich von Serbien und Bosnien, gehörte in dieser Sprachführung zum Okzident. Ein anderer Begriff, der gleich vorkommt, ist die Hohe Pforte. Die Hohe Pforte ist eine ein Begriff für die Regierung des Osmanischen Reiches, die also zu diesem Zeitpunkt in den 1840er Jahren noch große Teile Südosteuropas beherrschte. Der erste Staat, der unabhängig wurde vom Osmanischen Reich, das war 1830 Griechenland. Aber alle anderen südosteuropäischen Gebiete gehörten in den 1840er Jahren noch zum Osmanischen Reich. Der Friedrich List schrieb unter anderem in den Rottek-Welkerschen Staatslexikon, also eines der bekanntesten und verbreitetsten Staatslexika in dieser Zeit. Darin betonte er 1834 die Bedeutung der Donau als Hauptverkehrsader einer deutschen Wirtschaftsexpansion in den Nahen Osten und nach Asien. Ulm, die Stadt, an der die Donau schiffbar werde, sei von den nördlichen Küsten Kleinasiens nur 400 Meilen und von Basra am Persischen Golf nur 650 Meilen entfernt. Die natürliche Straße von immeren Europa nach dem westlichen Asien führe die Donau entlang über das Schwarze Meer. Deshalb sei die Donau für Deutschland bestimmt die nächste und beste Handelsstraße nach dem westlichen Asien und Indien zu werden. Deswegen sollte Deutschland endlich in den Besitz der ihm von der Natur angewiesenen und bis jetzt nur durch Mängel an Nationaleinheit von einer barbarischen Nation versperrten Handelsstraße nach Asien gelangen. Zu diesem Zeitpunkt galt als barbarische Nation noch das Osmanische Reich. Später wurde quasi das quasi wortgleich bezogen auf Serbien. Dazu komme ich gleich, wenn ich auf die Zeit des Ersten Weltkrieges eingehe. Da wurde immer von dem serbischen Riegel gesprochen, der diesem deutschen Wirtschaftsweg nach Südosteuropa und dem Nahen Osten entgegensteht. Friedrich List war nicht nur ein Vertreter des Handels und des Eisenbahnbaus in diese Richtung, sondern auch in dieser Zeit begann schon die Diskussion, die in den 1890er Jahren dann noch verstärkt wurde, durch den Alldeutschen Verband. Das heißt, die Diskussion, Südosteuropa auch weiter zu besiedeln mit Deutschen, also Deutsche dazu zu bringen, sich als Bauern, als Händler in Südosteuropa anzusiedeln. In dieser Zeit von List, in der entstehenden Industrialisierung des deutschen Zollvereins, wissen die meisten von euch, ging ein großer Teil der Auswanderung in Richtung Nordamerika, also der armen Landbevölkerung, die freigesetzt wurde als Leibeigene, die dann in großen Zahlen in die USA auswanderten. Und Friedrich List war ein Vertreter, neben auch der Augsburger Allgemeinen Zeitung, also einer der größten, verbreitetsten Zeitungen dieser Zeit, die dafür Werbung machten, propagierten, dass diese deutsche Auswanderung der armen Landbevölkerung nicht dem Deutschtum verloren gehen sollte in Nordamerika, sondern gelenkt werden sollte in Richtung Südosteuropa. Dazu ein Zitat: Welch gewaltigen Strom von Macht lässt das südöstliche Deutschland nach dem Ozean fließen, in den Kanal der Donau geleitet? Was könnte er bewirken? Geringeres wahrhaftig nicht als die Begründung eines mächtigen germanisch-magyarischen östlichen Reiches, magyarisch also für ungarisch, einerseits vom Schwarzen, andererseits vom Adriatischen Meer bespült und von deutschem und ungarischem Geist beseelt. Denn soll die hohe Pforte fallen, und das wird sie so gewiss als im Spätjahr die dürren Blätter, wem wird alsdann die Natur diesen Teil ihrer Erbschaft zuerkennen? Wem sonst als den Ungarn im Verein mit den Deutschen? Wir können wachsen wie Nordamerika und das recht bald und schnell, ohne Meer und Flotten und Kolonien. Wir haben Hinterland, so gut wie die Amerikaner, die Länder an der unteren Donau und am Schwarzen Meer, die ganze Türkei, der ganze Südosten jenseits von Ungarn ist unser Hinterland. heutzutage, vor allen Dingen in der Linken, gilt ja immer noch Lateinamerika als das Hinterland der USA. Aber in dem Bewusstsein der Deutschen ist es eigentlich nie angekommen, also auch der Kritischen hier, dass also Südosteuropa in ähnlicher Weise als Hinterland vorgesehen war und vielleicht sogar immer noch ist, wie das Lateinamerika für die USA bedeutet. Noch ein Satz zu diesem Zitat. List sagt ja, die hohe Pforte wird fallen, also das Osmanische Reich, die Regierung, das war 1800, in den 1840er Jahren, also ungefähr 80 Jahre vor Ende des Ersten Weltkrieges, wo dann tatsächlich das Osmanische Reich sich auflöste. Aber schon zu diesem Zeitpunkt, in den 1840er Jahren, war das Osmanische Reich hoch verschuldet. Und zwar hoch verschuldet, vor allen Dingen gegenüber Frankreich und Großbritannien. Und das hat jetzt nun dieser deutsche Nationalökonom als eine große Chance anzusehen, da sozusagen in die Bresche zu springen, wenn das Osmanische Reich diese Herrschaft gegenüber den großen Ländereien Südosteuropas nicht mehr aufrechterhalten kann, dann sozusagen damit mit Deutschland oder einem deutschen Staat in die Bresche zu springen. Die zweite von Friedrich List geprägte Parole, die auch wirklich in den Jahrzehnten danach immer noch wieder zitiert wurde und maßgeblich wurde für die deutsche Politik gegenüber Südosteuropa und dann später gegenüber Jugoslawien, ist die Parole: Deutschland hat die Bestimmung, den Südosten zu zivilisieren. Das heißt, die deutschen Planer gingen davon aus, das sind Barbaren, die sind nicht in der Lage, einen eigenen Staat zu bilden, sich selber zu beherrschen. Die haben keine Kultur, die Südosteuropäer. Das alles im deutschen Wesen wird die Welt genesen. Diese Parole, die in den 1880er Jahren vor allen Dingen verbreitet wurde, die hat also List schon vorgeprägt mit dieser Parole: Deutschland hat die Aufgabe, den Südosten zu zivilisieren. So viel in der Kürze zu Friedrich List. Und um euch deutlich zu machen, dass Friedrich List eben keine Einzelperson war, ich habe jetzt gerade schon das Rotteck-Welkersche Staatslexikon benannt und die Augsburger Allgemeine Zeitung, aber ich habe mich darüber hinaus dann intensiv mit den Debatten in der Frankfurter Paulskirche beschäftigt, 1848-49, also der Vorreiter der deutschen Demokratie, der Sprecher der gescheiterten bürgerlichen Revolution, und habe mir angeschaut, was haben die zu der Frage gesagt, wie sie gegenüber Südosteuropa denken, und was mit dem Habsburgerreich passieren sollte. Es gab die Diskussion in der Frankfurter Paulskirche: Soll es einen kleindeutschen Staat geben oder einen großdeutschen Staat? Das heißt, soll Preußen gemeinsam mit dem Habsburgerreich oder mit den deutschen Teilen des Habsburger Reiches ein Großdeutschland bilden, oder soll es ein Kleindeutschland geben unter der Führung von Preußen und anderen deutschen Fürstentümern? Ihr wisst alle, dass sich diese Option dann 1871 durchgesetzt hat, dass sich aber die großdeutsche Option dann unter Hitler mit dem Anschluss Österreichs 1938, dann 90 Jahre nach der Frankfurter Paulskirche, dann durchgesetzt hat. Aber unabhängig von dieser Frage, also bilden wir in der Frankfurter Paulskirche einen kleindeutschen Staat oder einen großdeutschen Staat, war es Konsens in der Frankfurter Paulskirche, dass Südosteuropa, so wie List das vorgeprägt hatte, ein abhängiges wirtschaftliches Gebiet sein sollte als Hinterland, das Rohstoffe liefern sollte und Arbeitskräfte liefern sollte und die Verkehrswege zur Verfügung stellen sollte für den späteren deutschen Staat. Ich habe das so zusammengefasst in meinem Buch Die Debatten in der Frankfurter Paulskirche. Die in der Paulskirche gehaltenen Redebeiträge offenbaren, dass unabhängig von einem Votum für die klein- oder großdeutsche Lösung unter preußischer oder österreichischer Führung und unabhängig, ob es sich um Vertreter der Rechten oder der Linken handelte, unter den Parlamentariern Einigkeit darin bestand, dass ein künftiges deutsches Reich mit Unterstützung Österreichs Ost- und Südosteuropa kolonisieren und sich die dortige Bevölkerung unterwerfen sollte. Um den Zugriff auf das angeblich natürliche deutsch-österreichische Kolonisationsfeld zu sichern, sollte eine russische Hegemonie in Ost- und Südosteuropa unter allen Umständen verhindert werden. In den Debatten der Paulskirche wurde die spätere deutsche Südosteuropapolitik in vielfältiger Weise vorkonturiert. Immer wieder bekräftigt wurden dabei sechs Hauptpunkte. Erstens, die Sicherung bedeutender ökonomischer Interessen. Zweitens, die Konzentration der deutschen Auswanderung und Kolonisation auf Südosteuropa. Drittens, die ideologisch aufgeladene und rassistisch begründete, Anspruch einer angeblich notwendigen deutschen Mission in Südosteuropa und im Nahen Osten unter dem Deckmantel von Kultur, Bildung und Zivilisation. Viertens, das Bestreben, einen jugoslawischen Staat bzw. einen südosteuropäischen Staatenbund, der nicht unter deutscher Hegemonie stehen würde, zu verhindern. In der Paulskirche war nicht die Rede von Jugoslawien, aber das wissen auch nicht alle. Jugoslawien ist ja nur sozusagen die Bezeichnung für Südslawien. Das ist sozusagen die serbokroatische Schreibweise von dem deutschen Begriff Südslawien. Und von einem südslawischen Staat oder südostslawischen Staat war in der Paulskirche immer wieder die Rede, dass dieser unbedingt zu verhindern sei, um sozusagen die deutschen Verkehrswege, um den deutschen Handel in dieser Richtung nicht zu blockieren oder schwierig zu machen. Dass dadurch, dass da dort ein starker, wirtschaftlich starker Staat bestehen würde, der den deutschen Bestrebungen entgegen stehen würde. Das war Konsens in der Paulskirche, so einen Staat zu verhindern. Fünftens, das ökonomisch und strategisch begründete Bestreben, einen Zugang zur Adria, einen deutschen Zugang zur Adria und zum Schwarzen Meer zu erreichen. Die meisten von euch wissen, dass die Donau über Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien dann später in das Schwarze Meer mündet. Und sechstens, die Errichtung eines Bollwerkes gegen Russland in Südosteuropa. In den Debatten der Paulskirche finden sich bereits die Keime der deutschen Kriegszielsprogramme von 1914 bis 1918, der Keim von dem berühmtesten oder verbreitetsten Buch im Ersten Weltkrieg, dem Buch von Friedrich Naumann, Mitteleuropa. Es findet sich der Keim der deutschen Geopolitik, der Keim der nationalsozialistischen Eroberungs- und Großraumpläne und die all dem zugrunde liegende Überzeugung einer angeblich notwendigen und berechtigten deutschen Hegemonie über die Länder Südosteuropas. Nur ein kleiner kurzer Exkurs zu zwei Zeitgenossen der Frankfurter Paulskirche, Marx und Engels. Auch deren Schriften zu Südosteuropa habe ich mir angeschaut und war sehr ernüchtert und sehr erschrocken, dass auch Marx und Engels keine Solidarität geäußert haben gegenüber der Bevölkerung Südosteuropas, sondern ganz im Gegenteil. In Anlehnung an Hegel, Georg Friedrich Hegel, die Bevölkerung Südosteuropas als geschichtslose Völker bezeichnet haben, also Völker, die nicht in der Lage seien, einen eigenen Staat zu führen und zu gründen, weil sie das nie in der Geschichte geschafft hätten. Das ist sozusagen vor allen Dingen die Sicht von Friedrich Engels, der aber Karl Marx nicht widersprochen hat. Und darüber hinaus finden sich Schriften von Engels und Marx in der Zeit der bürgerlichen Revolution, wo sie zum Beispiel die Serben als schreckliche Scheusale bezeichnen, als Barbaren bezeichnen. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die serbische Bevölkerung, die das österreich-ungarische Kaiserreich an der Militärgrenze zum Osmanischen Reich angesiedelt hat. Das sind die Serben, die dann die Nachkommen dieser Menschen, die 1992, 1993 im Bosnienkrieg vertrieben werden von den Kroaten aus der Knin zum Beispiel. Das heißt an der Grenze zwischen dem früheren Osmanischen und dem Habsburger Reich wurden diese sogenannten Militärbauern angesiedelt. Die haben von den österreich-ungarischen Herrschern Steuerprivilegien bekommen mit der Aufgabe, diese Grenze gegen die Türken zu verteidigen. Und vor allen Dingen diese serbische Bevölkerung wurden von Marx und Engels wirklich in einer rassistischen Weise als Barbaren und als Scheusale diffamiert, die zum Teil schlimmer seien als der Teufel, so Zitate von Marx und Engels. Also leider kann man da also auch nichts finden in diesen Schriften, was dieser deutschen Expansion, die sich damals schon andeutete, in diese Richtung etwas entgegengesetzt hätte. Jetzt komme ich zu Bismarck, also der Zeit dann nach der Frankfurter Paulskirche bis zum Abtritt von Bismarck um das Jahr 1888 und 1890. Diese Bismarck-Zeit wird in der landläufigen oder verbreiteten deutschen Geschichtsschreibung als eine Zeit beschrieben, wo der Balkan nicht den Knochen eines pommerschen Grenadiers wert sei. Das ist ein Zitat von Bismarck und das wird immer wieder herangeführt, um zu sagen, die deutsche Politik in dieser Zeit von Bismarck war vollkommen interesselos an dem Balkan und wollte da also keine eigenen politischen Ziele verwirklichen, sondern stattdessen, und das ist eine Rolle, in die Joschka Fischer dann sich auch wieder sozusagen hineinbegeben hat, Ende der 90er Jahre, sondern Bismarck wurde immer wieder gesehen als der Schiedsrichter, als der Vermittler zwischen den verschiedenen Großmachtinteressen in Südosteuropa in dieser Zeit, das heißt zwischen Russland, Österreich, Ungarn, dem Osmanischen Reich, Frankreich und Großbritannien. Da wurde Bismarck immer als der Schiedsrichter und als der Vermittler dargestellt. Ich habe dann aber in meiner Doktorarbeit festgestellt, dass das dem keineswegs so war, sondern dass Bismarck diese Pläne oder die Bismarck-Politik, ja nicht er alleine, sondern die deutsche Politik in seiner Zeit oder die preußische Politik, diese Pläne, die ich gerade angedeutet habe, aus der Zeit von Friedrich List und der Paulskirche, wirklich versucht hat, schon zumindest ansatzweise umzusetzen. Das sehen wir daran, dass die Eisenbahnbauten in dieser Zeit unter Bismarck begannen und nicht nur zwischen Nürnberg und Fürth, wo dann die erste Eisenbahnstrecke im Deutschen Reich entstand. Das war, glaube ich, schon in den 1830er Jahren, sondern eben auch schon in die Richtung, in die Friedrich List das vorgesehen hatte, also in die Richtung, die Donau abwärts in Richtung des Osmanischen Reiches. Vor allen Dingen preußische, aber auch österreich-ungarische Geldgeber, Firmen haben in dieser Zeit, das heißt in den 1860er, 1870er Jahren Eisenbahnbauten in Richtung Serbien, Bulgarien, Rumänien finanziert und durchgeführt. Gleichzeitig hat Bismarck dafür gesorgt, dass er in Rumänien und in Bulgarien Herrscher aus dem preußischen Adel als Könige eingesetzt wurden. Dabei war er ganz federführend bei dem späteren König in Rumänien. Den hat er in einer Nacht- und Nebelaktion, damals zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen rumänischen Staat, sondern es gab die Fürstentümer Moldau und Walachei. Heute sprechen wir immer noch davon, dass jemand in die Walachei geschickt wird. Also das war damals eben ein Fürstentum und aus der Moldau, heute gibt es den Staat Moldau, was sozusagen eine Abspaltung von Russland und Rumänien ist. Aber damals Fürstentum Moldau und Walachei und die Fürsten konnten sich nicht einig werden über die Herrschaftsaufteilung und Bismarck hat diese Zeit genutzt und diesen Streit genutzt, um einen preußischen Adel auch von den Hohenzollern dann inkognito und ohne das Wissen von Frankreich und Großbritannien und Russland die Donau in Richtung Bukarest runtergeschickt Und dort ist dieser Hohenzollernprinz dann zum Herrscher von Rumänien, von diesen Fürsten gewählt worden. Und das hat sozusagen die Monarchie in Rumänien aus dem Karl von Hohenzollern wurde König Karol. Und diese Karol-Dynastie war sozusagen die Dynastie in Rumänien bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die Rumänien beherrscht hat. In Bulgarien war es ein Adliger aus der Familie von Sachsen-Coburg, ein Nachfahre von dieser Königsfamilie ist dann nach der Auflösung des Warschauer Paktes, nach der Auflösung des sozialistischen Systems in den 90er Jahren nach Bulgarien zurück und der nannte sich dann Sachsenburg-Coburgski. Also das war sozusagen derselbe Name wie der Adlige, dann nur eben slawisiert. Also das hat also die deutsche Politik unter Bismarck durchgezogen in dieser Zeit, um da einen deutschen oder preußischen Einfluss in Rumänien und Bulgarien zu etablieren. Die andere Geschichte war der Eisenbahnbau. Nicht geschafft haben die Deutschen das dann bis zu diesem Zeitpunkt in Serbien und Montenegro. Aber in diesem Bereich, also in dem späteren Jugoslawien, kam es dann 1875 zum Krieg. Und um euch die Grenzziehungen, die am Ende dieses Krieges dann gezogen werden, deutlich zu machen, warum es dazu gekommen ist, ist es auch noch mal ganz kurz wichtig, noch einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Und das ist der Krimkrieg. Heute sprechen wir wieder von der Auseinandersetzung über den Krim. Ein Krimkrieg hat es gegeben von 1853 bis 1856. Das war ein Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und Russland um die Herrschaft über das Schwarze Meer. Und am Ende dieses Krimkrieges, da waren eben auch Großmächte wie Großbritannien und Frankreich damals involviert, wurde auf einer internationalen Konferenz festgehalten, auf einer internationalen Konferenz, an der aus Preußen und Österreich-Ungarn beteiligt waren, dass in ganz Südosteuropa keine Grenzziehungen mehr vollzogen werden, ohne die Unterschrift, ohne die Zustimmung dieser an dieser Konferenz von 1856 beteiligten Großmächte. Das heißt, die Bevölkerung von Südosteuropa war überhaupt nicht in der Lage, wenn sie sich jetzt nun vom Österreich-Ungarn befreit hätte oder vom osmanischen Bereich befreit hat, die Grenzen in ihrem Bereich selbst zu bestimmen, sondern das war sozusagen nur möglich unter Zustimmung dieser an der Konferenz nach dem Krimkrieg beteiligten Großmächte von 1856. Nun kam es 1875 zu einem Krieg, der in Bosnien-Herzegowina losging. In Bosnien-Herzegowina, damals also noch unter der Herrschaft vom Osmanischen Reich, lebten, so wie heute auch, viele christliche Untertanen. Also die orthodoxen Christen, die Serben, die katholischen Christen, die Kroaten und die Moslems in Bosnien-Herzegowina. Warum gab es Moslems in Bosnien-Herzegowina? Das hatte vor allen Dingen was mit der Steuerfrage zu tun. Das Osmanische Reich, was dieses Gebiet beherrschte seit 1389, seit der Schlacht auf dem Amselfeld, also im Kosovo. Das Osmanische Reich hat die Untertanen versucht dazu zu bringen, zu überreden, zum Islam zu übertreten mit dem Privileg, weniger Steuern zu bezahlen und Vorrechte zu haben im Militär. So gab es also einen Bevölkerungsanteil oder gibt es einen Bevölkerungsanteil in Bosnien-Herzegowina bis heute, der muslimisch ist und zwei Bevölkerungsanteile, die christlich sind. Und diese christlichen Untertanen in Bosnien-Herzegowina wurden im Zuge der Verschuldung des Osmanischen Reiches, die sich ja schon in der Zeit von List angedeutet hatte, immer mehr zur Ader gelassen, was die Steuern betraf. Das heißt, die Steuerlast der christlichen Bevölkerung in Bosnien wurde in dieser Zeit immer stärker und die fingen an zu rebellieren. Und Russland hatte in dieser Zeit immer das Ziel, einen Zugang zu Adria zu bekommen. Das heißt, sein Getreide, das war das Hauptexportgut von Russland, selbstständig auf das Mittelmeer zu bekommen. Und deswegen hat Russland ein Bündnis immer versucht zu schließen mit orthodoxen Kräften in Südosteuropa, also vor allem in Bulgarien, Serbien und Montenegro, mit den orthodoxen Kräften dort, um auf diese Weise einen Zugang zur Adria zu bekommen. Natürlich wurde das nie wirtschaftlich begründet, sondern immer, Russland hat sich in dieser Zeit zur Schutzmacht der orthodoxen Christenheit erhoben. Aber der Hintergrund waren diese wirtschaftlichen Ziele. Aber dieses wirtschaftliche Ziel von Russland, also vom Schwarzen Meer aus über Bulgarien und Serbien, Montenegro, einen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen, das stand ja diesen deutschen Plänen entgegen, die List schon vorgeprägt hatte, also über Südosteuropa in Richtung des Nahen Ostens einen blockadesicheren Landweg für die deutsche Wirtschaft zu haben. Diese beiden Ziele, das russische Ziel und das deutsche Ziel, das prallte immer wieder aufeinander in späteren Jugoslawien. Russland hat also jetzt die Chance genutzt, dass die Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina rebellierte gegen die Steuerlast des Osmanischen Reiches, die serbische Bevölkerung und die montenegrinische Bevölkerung und bulgarische Bevölkerung hat sich dieser Rebellion angeschlossen, diesem Krieg angeschlossen, sodass es einen Krieg gegeben hat zwischen den südosteuropäischen Bevölkerungsanteilen in Bulgarien, dem späteren Jugoslawien, mit dem Bündnispartner Russland gegen das Osmanische Reich zwischen 1875 und 1878. Die Südosteuropäer haben diesen Krieg gewonnen, gemeinsam mit Russland, und es gab eine Konferenz in San Stefano, das ist ein Ort, glaube ich, in Bulgarien, der festgelegt hat, dieser Text dieser Konferenz, dass ein großer serbischer Staat gegründet werden sollte und ein großer bulgarischer Staat. Ja, und dann kam aber ja dann wieder dieser Passus von dem Krimkrieg zum Tragen. Das heißt, vor allen Dingen Deutschland und Österreich-Ungarn oder Preußen damals noch waren nicht einverstanden mit diesen Grenzziehungen, die in San Stefano gemacht worden sind, und haben ihr Veto eingelegt. Und stattdessen wurde in Berlin 1878 unter Leitung von Bismarck die Berliner Konferenz einberufen. Wenn ihr in die Geschichtsbücher guckt und nach Grenzziehungen guckt in dieser Zeit der Bismarcks Regierung, dann wird immer wieder die Afrika-Konferenz von 1882 benannt, wo dann die Grenzen in Afrika gezogen worden sind. Aber diese Berliner Konferenz von 1878, die taucht in den Geschichtsbüchern eigentlich fast nirgendwo auf, obwohl sie ganz entscheidend war für die Aufteilung Südosteuropas. Deutschland und Österreich-Ungarn, oder nochmal Preußen, Entschuldigung, es gab jetzt ja das Deutsche Reich, es war 1878, also 7 Jahre nach der deutschen Staatsgründung. Deutschland und Österreich-Ungarn haben weiter eben sich dagegen ausgesprochen, dass Russland einen Zugang bekommen sollte über Serbien und Montenegro ans Mittelmeer, und wollten also auch keinen großen bulgarischen und keinen großen jugoslawischen Staat haben. So dass die Grenzziehungen nach der Konferenz von 1878 so ausgesehen haben: Das Osmanische Reich hatte weiter noch die Herrschaft über Mazedonien, das Kosovo und Albanien, die waren in dieser Zeit also nicht an der Rebellion beteiligt gewesen, die Bevölkerung von Mazedonien, im Kosovo und Albanien, die gehörten also weiter zum Osmanischen Reich. Montenegro wurde unabhängig, wurde also ein eigener unabhängiger Staat, Serbien auch, aber viel kleiner als in der Konferenz von San Stefano festgehalten. Bulgarien wurde unabhängig und Rumänien wurde unabhängig. Aber was passierte mit Bosnien-Herzegowina? Bosnien-Herzegowina wurde nicht unabhängig 1878, sondern wurde unter Militärprotektorat gestellt. Das heißt, das, was wir heute in Bosnien-Herzegowina haben, seit der Konferenz von Dayton, steht Bosnien-Herzegowina unter einem Militärprotektorat, hat einen UN-Gouverneur und wird sozusagen von außen beherrscht und militärisch besetzt, kontrolliert, um sozusagen einen weiteren Krieg in Bosnien-Herzegowina zu verhindern. Das ist ja die Begründung. Ähnlich war das also schon 1878. Da wurde also Bosnien-Herzegowina unter ein vorübergehendes Militärprotektorat von Österreich-Ungarn gesetzt. Das heißt, von 1878, von der Berliner Konferenz bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war Österreich-Ungarn quasi Militärmacht in Bosnien-Herzegowina, und hat das dann 1908, da komme ich dann gleich zu, dann widerrechtlich gegen den Berliner Vertrag, weil das war ja nur vorübergehend gedacht, widerrechtlich dann 1908 vollkommen annektiert, Bosnien-Herzegowina. Aber trotzdem könnten wir ja sagen, schön, also Serbien und Montenegro und Bulgarien und Rumänien sind jetzt unabhängig geworden, können also jetzt seit dieser Zeit ihren eigenen Staat machen. Das war aber leider nicht der Fall, weil da komme ich jetzt zurück zu den Eisenbahnbauten. Ich hatte ja erzählt, dass also bis zu diesem Zeitpunkt schon viele Eisenbahnen gebaut wurden in diesen Regionen. Und nun kamen vor allen Dingen die deutschen Geldgeber, die Firmen, aber auch die österreich-ungarischen Firmen und damit der deutsche Staat und Österreich-Ungarn und stellten der serbischen Regierung, der montenegrinischen Regierung, der rumänischen und bulgarischen Regierung die Bedingungen, all das, was an Kosten schon investiert war, für diese Eisenbahnbauten zu übernehmen. Das heißt, sich zu verschulden. Ja, das war die Bedingung für die staatliche Unabhängigkeit, die Übernahme dieser Schulden, dieser riesigen Schulden, die durch den Eisenbahnbau entstanden waren. Im Falle von Rumänien wurde das Ganze zu einer Staatskrise, das heißt, das Ganze dauerte etwa 2 Jahre, bis Rumänien tatsächlich in die Unabhängigkeit kam. Man hat dann auf der offiziellen Ebene gesagt, das war ganz perfide, dass Rumänien erstmal zustimmen sollte, dass die jüdische Bevölkerung emanzipiert wird und gleichberechtigt wird. Aber hinter den Kulissen, und das lässt sich an den Papieren in den Archiven nachweisen, hinter den Kulissen ging es tatsächlich darum, dass der rumänische Staat eine horrende Summe von Geld sich verpflichten sollte zu zahlen gegenüber dem deutschen Staat für die Eisenbahnbauten. Und dieser Vertrag wurde dann letztendlich unterzeichnet. Das heißt, Rumänien war über Jahrzehnte wirtschaftlich verschuldet gegenüber dem Deutschen Reich und ist dadurch erst unabhängig geworden. Und Serbien, Montenegro und Bulgarien haben ähnliche Verträge unterschrieben. Das heißt, die waren von Beginn ihrer staatlichen Unabhängigkeit verschuldet gegenüber dem deutschen Staat. So viel im Zeitraffer zu der Zeit von Bismarck. Da können wir nachher dann ganz bestimmt auch noch darüber diskutieren. Aber ich mache jetzt dann einen weiteren Sprung in der Geschichte und komme in die Zeit nach Bismarck, das heißt in die Zeit von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg. Dann gehe ich mal eine Karte weiter. Die könnt ihr euch aber trotzdem hier in Erinnerung behalten, weil diese Grenzziehungen bestanden bis zu den Balkankriegen 1912, 1913, also bis kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Lass mal eben gucken, wo ich hier jetzt weiterkomme. In der Zeit nach der Abdankung von Bismarck Das war die Zeit der großen Prosperität des deutschen Staates. Es hatte ja 1873 die erste große Wirtschaftskrise gegeben, den ersten Bankencrash. In dieser Zeit ist auch der deutsche Antisemitismus sehr stark geworden und immer stärker geworden unter Stöcker und Treitschke und so weiter. Nach der ersten großen Wirtschaftskrise von 1873. Dann aber hat sich Deutschland ja wirtschaftlich stark erholt und vor allen Dingen durch die Reparationen, die der französische Staat zu zahlen hatte nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870-71. Und mit diesen ganzen finanziellen Mitteln wurde die Schwerindustrie immer weiter ausgebaut und auch die chemische Industrie und die elektrische Industrie haben sich in diesen Jahren boommäßig entwickelt in den 1880er, 1890er Jahren. Und diese beiden Flügel der deutschen Wirtschaft, der Schwerindustrie und der modernen, der elektrischen und der chemischen Industrie, die haben zwei Lobbyverbände gegründet, 1890, um 1890. Das eine, das war der Alldeutsche Verband und das andere war der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein. Die Schwerindustrie, das heißt vor allen Dingen Krupp, und andere Stahlfirmen, Firmen, die auf Erz gesetzt haben, die auf Rüstungsindustrie gesetzt haben, haben in erster Linie den Alldeutschen Verband unterstützt. Und der Alldeutsche Verband, wie schon sein Name sagt, er war für eine großdeutsche Lösung, war für eine Expansion der deutschen Auswanderung in Richtung Osteuropa, Südosteuropa, um dieses Gebiet Ost- und Südosteuropa zu germanisieren. Ja? Und warum hat das die Schwerindustrie unterstützt? Die Schwerindustrie war stark interessiert an den Rohstoffen, nicht nur in Elsass-Lothringen, die waren auch ganz wichtig für Krupp im Ersten Weltkrieg, aber auch an den Rohstoffen im späteren Jugoslawien, zum Beispiel an den Erzminen im Kosovo, an den Kupferminen in Serbien und so weiter. Die wurden zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ganz, ganz wichtig. So hat die Schwerindustrie also immer darauf gesetzt, solche Gebiete eben mit zu annektieren, was das Ziel des Alldeutschen Verbandes war, um diese Rohstoffe langfristig vollkommen für die deutsche Wirtschaft zu sichern. Der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein hatte eine modernere Expansionspolitik, die nicht auf direkte Annexion und auch nicht auf die Germanisierung dieser Gebiete setzte, sondern auf die Gründung eines mitteleuropäischen Zollvereins, eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes. Also das ist quasi der Nukleus, der Kern der Europäischen Union, wie wir sie heute haben. Das heißt, eines zollfreien europäischen Wirtschaftsgebietes auf dem Papier gleichberechtigt, faktisch, so wurde es damals schon gesagt, unter deutscher Führung. Also sozusagen Zölle aufheben, um damit sozusagen der modernen Industrie einen zollfreien Export zu garantieren und auch dann auf der anderen Seite die Rohstoffe und die Arbeitskräfte, die Nahrungsmittel, die man importieren wollte, zollfrei in das Deutsche Reich zu bekommen. Diese beiden Verbände, der Alldeutsche Verband und der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein, haben also immer wieder versucht, und zwar auch erfolgreich, auf die deutsche Politik einzuwirken, um ihre Ziele in dieser Zeit durchzusetzen. Und eines dieser Ziele war die Bagdadbahn. Die Bagdadbahn, die ja quasi auch schon in der Zeit von Friedrich List mit angedacht war, da hat er nicht von der Bagdadbahn gesprochen, aber wenn ihr noch das eine Zitat euch in Erinnerung ruft von mir, dann war da von Basra die Rede bei Friedrich List. Das heißt, schon Friedrich List hat sozusagen eine deutsche Wirtschaftsexpansion in Richtung des heutigen Iraks vorgesehen über das Osmanische Reich. Und nun war bis zum Jahr 1890 war die Bahnstrecke fertig bis nach Konstantinopel. Das heißt, die Bahnstrecke von Berlin über Wien, Belgrad, Sofia nach Konstantinopel war zu diesem Zeitpunkt fertig. Und welche Firma hat die Oberhand gehabt bei diesem Bahnstreckenbau in dieser Zeit? Das war die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank und die Deutsche Bank war auch mitvertreten mit ihren Vertretern in dem mitteleuropäischen Wirtschaftsverein. Und nun wurden in den 1890er Jahren Verträge geschlossen mit dem Sultan in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, die also die Fortführung dieser Bahn von Konstantinopel in Richtung Persischen Golf weiterführen wollte. Also nicht nur nach Bagdad, sondern wirklich bis nach Basra. Basra ist ja, wenn ihr euch die Landkarte vor Augen führt, ein irakischer Ort am Indischen Ozean. Ja, also damit wäre man sozusagen über den Landweg an den Indischen Ozean gekommen und hätte damit dann auch den Schiffsweg absolut verkürzt und hätte damit sozusagen deutsches Exportgut blockadesicher. Das war immer wichtig, also in diesen Planungen, also dass die Seemächte Frankreich und Großbritannien da sozusagen diesen Handel nicht stören können. Also über den Landweg wäre man also sozusagen von Berlin bis nach Bagdad und Basra gekommen. Bis nach Basra ist man nie gekommen, ich sage jetzt mal Mann, weil die Briten diesen Bereich immer für sich sozusagen beansprucht haben und da immer ein Veto eingelegt haben, dass der deutsche Eisenbahnbau weitergeht als bis Bagdad. Aber das war sozusagen durchgesetzt bis zum Ersten Weltkrieg, dass es diese Bahn von Berlin nach Bagdad geben sollte. Und die ist dann ab den 1890er Jahren immer weiter gebaut worden und hat die deutsche Öffentlichkeit sehr stark beschäftigt. Also es gibt Berichte darüber, dass Deutsche in ihren Stuben über den Landkarten gesessen haben und darüber geträumt haben, wie sie die deutsche Wirtschaft und der deutsche Einfluss sich ausweitet. Von Borkum bis nach Bagdad, das war zum Beispiel so eine Parole. Ja. Also das hat wirklich Flugschriften und Presseorgane in dieser Zeit sehr stark beschäftigt und auch die deutsche Bevölkerung. Ich zeige euch da mal oder lese euch da mal zwei Beispiele vor. Der Schmoller-Schüler Arthur Dix, Gustav Schmoller gab das Schmollersche Jahrbuch heraus, auch eine wichtige Zeitung der deutschen Wirtschaftsexperten. Und Gustav Schmoller war ein führendes Mitglied des Vereins für Sozialpolitik. Zu dem gehörten unter anderem Alfred und Max Weber, Lujo Brentano und Werner Sombart zum Verein für Sozialpolitik. Und der Schüler von Schmoller, Arthur Dix, war ein Chefpublizist der wirtschaftlichen deutschen Kriegsvorbereiter. Und dieser Dix prägte den Begriff der mitteleuropäischer Staatenbund-Imperialismus. Mitteleuropäischer Staatenbund-Imperialismus. Das heißt, wichtig ist hier an den beiden Worten einerseits der Begriff Mitteleuropa und andererseits der Begriff Staatenbund, der verbunden wird mit dem Begriff Imperialismus. Das heißt, über einen mitteleuropäischen Zollverein, also wo keine Zölle mehr gezahlt werden sollten, versuchten diese Planer, imperialistische Ziele durchzusetzen. Und Dix prägte diesen Begriff, und zwar im Jahr 1910 in einem Aufsatz mit dem Titel »Deutschlands wirtschaftliche Zukunft in Krieg und Frieden«. Andere Aufsätze, die dasselbe Thema hatten, trugen den Titel »Unsere Zukunft liegt auf dem Balkan«. Diese Zukunft sah Dix in den Vereinigten Staaten von Europa unter deutscher Führung. Der erste Schritt auf diesem Weg läge in der Verwirklichung eines mitteleuropäischen Zollvereins. Dieser sichere eine feste Garantie gegen die Erdrückung Mitteleuropas durch die Riesenstaaten, insbesondere durch die USA. Aber auch Russland. Also es gab einerseits diese immer fantastischer, also wahnhafter werdenden Großraumfantasien von Borkum bis nach Basra, und andererseits gab es eine Angst, eine Psychose, dass Deutschland erdrückt werden würde, die deutsche Wirtschaft erdrückt werden würde von den Großmächten USA und Russland, also sozusagen in die Zange genommen wird. Ja? Und um das zu verhindern, dieses in die Zange genommen werden der deutschen Wirtschaft, hat man immer wieder danach gestrebt, dieses Mitteleuropa, diesen mitteleuropäischen Wirtschaftsverband zu schaffen, oder dieses Alldeutschland, von dem die Alldeutschen gesprochen haben. Und dieses Mitteleuropa, von dem ich gerade gesprochen habe, oh, sieht man das jetzt nicht? Wo kann man das Licht wieder anmachen? Jetzt kommt's. Dieses Mitteleuropa, von dem ich gerade gesprochen habe, das kam also auch in die Geografiebücher. Das ist also ein Buch von 1905 mit dem Titel Mitteleuropa. Das ist von einem Josef Patsch. Und der hat sozusagen das zum ersten Mal für die Geografie geprägt, diesen Begriff. Und da seht ihr also, was man sich damals unter Mitteleuropa vorgestellt hat. Also das Deutsche Reich, die Benelux-Staaten, die Schweiz, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien. Das ist Mitteleuropa. Oder das kleine Mitteleuropa. Weil in diesen Fantasien, und das ist wirklich vollkommen verrückt, was ich da in den ganzen Flugschriften gefunden habe, in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, wurde dann später sogar der ganze Raum bis nach Bagdad, also auch das ganze Osmanische Reich, was zu diesem Zeitpunkt noch bestand, unter Mitteleuropa subsumiert. Das heißt, Mitteleuropa ging dann tatsächlich in diesen Fantasien und in diesen Flugschriften von der Nordsee bis an den Persischen Golf. Aber das ist sozusagen der Kern oder der Ursprung von dieser Vorstellung und diesem Begriff von Mitteleuropa. Und das ist auch das Hauptziel des Buches von Friedrich Naumann, immer noch der Namensgeber der FDP-Stiftung. Über Friedrich Naumann könnten wir auch noch länger diskutieren, werde ich jetzt also nicht machen. Friedrich Naumann schrieb also 1915 ein Buch mit diesem Titel Mitteleuropa. Das war der Bestseller während des Ersten Weltkrieges. Offiziell durften keine Kriegszielprogramme von der deutschen Politik oder wurden keine Kriegszielprogramme veröffentlicht, aber das inoffizielle Kriegszielprogramm der unter Kanzler Bethmann-Hollweg war die Durchsetzung dieses mitteleuropäischen Wirtschaftsverbundes, zollfreien Verbundes unter deutscher Führung. Das lässt sich ganz eindeutig so sagen und in den Kriegszielprogrammen nachweisen, zu denen ich auch gleich noch komme. Aber bevor ich zum Ersten Weltkrieg komme, noch einmal kurz als Erinnerung, 1908 kam es dann zu der Annexion von Bosnien-Herzegowina, der widerrechtlichen Annexion durch Österreich-Ungarn. Also 1908 war quasi schon ein Jahr, wo der Erste Weltkrieg drohte. Nur durch Vermittlung hinter den Kulissen konnte Russland, die russische Regierung, das Zarenreich besänftigt werden, dass Russland diese Annexion von Bosnien-Herzegowina nicht als Kriegsgrund gegen Österreich-Ungarn angesehen hat. Das passierte dann mit Zugeständnissen hinter den Kulissen, aber durch diese Annexion war eigentlich schon deutlich ein Weltkrieg um dieses Gebiet oder ausgehend von diesem Gebiet droht. Ja, im Jahr 1908. Und jetzt verschärfte sich die Lage durch die Balkankriege in den Jahren 1912, 1913. Nochmal kurz zurück als Erinnerung an die Karte von der Zeit aus der Berliner Konferenz. Ich hatte ja gesagt, also der Süden des bitteren Jugoslawiens, also Kosovo, Mazedonien und der albanische Staat, die waren also hier noch nicht berücksichtigt, sondern gehörten zu dieser bis zum Jahr 1912 noch zur Türkei, das heißt zum Osmanischen Reich. 1912 passierte etwas Ähnliches wie im Jahr 1875. Das heißt, es kam zu Aufständen der Bevölkerung dort und es kam wieder zu einem Bündnis zwischen gemeinsam Serbien, Montenegro, Bulgarien gegen das Osmanische Reich, um jetzt auch Mazedonien und die albanische Bevölkerung, ich spreche jetzt mal ganz bewusst von der albanischen Bevölkerung, vom Osmanischen Reich zu befreien, abzutrennen, wieder auch mit dem Ziel, einen Zugang zur Adria zu bekommen. Ja? Also Russland hat das also auch wieder unterstützt mit seinem alten Ziel. Und das stand weder dem deutschen Ziel und dem österreichisch-ungarischen Ziel entgegen, dieses Gebiet zu beherrschen mit seinem Landweg von Berlin-Wien über Belgrad nach Konstantinopel und so weiter und seinen eigenen Bestrebungen, das Mittelmeer von dort aus mit zu kontrollieren. Und jetzt war es ähnlich wie im Jahr 1878. Dieses südosteuropäische Bündnis gewann den Krieg gegen das Osmanische Reich und befreite, in Anführungsstrichen, jetzt also auch das albanische Territorium, den Kosovo und Mazedonien vom Osmanischen Reich. Ja, das heißt, es hätte jetzt einen größeren bulgarischen Staat gegeben. Bulgarien hätte sich, so war das Ziel von Bulgarien, einen großen Teil von Mazedonien einverleibt. Serbien, Montenegro, Serbien vor allen Dingen, hätte sich einen anderen Teil von Mazedonien einverleibt und auch das Kosovo und Albanien wären Teil von Serbien geworden. Das war das Ziel. Ja. Und damit hätte Russland als Bündnispartner von Serbien einen Zugang zum Mittelmeer gehabt. Jetzt kam es aber wieder, wie 1878, zu einer internationalen Konferenz, diesmal nicht in Berlin, sondern in London im Dezember 1912. Ich muss mal gucken, ob ich hier die Karte habe. Nein, das ist die Karte von dem 1918-19, aber ich zeige euch die trotzdem, weil jetzt seht ihr ja hier, also das ist eine Karte aus dem Jahr 1919, nach dem ersten Weltkrieg, ihr seht, dass es den Staat Albanien gibt. Ja? Der Staat Albanien wurde nicht erst im Jahr 1919 gegründet, sondern der Staat Albanien war das Ergebnis der Konferenz von London im Jahr 1912. Und eingesetzt als Herrscher von Albanien, als erster Herrscher, wurde ein Prinz von Wied. Auch das kommt uns bekannt vor mit dem Prinz von Hohenzollern in Rumänien. Also ein deutscher Adliger war der erste Herrscher in Albanien, 1912. Warum wurde der albanische Staat gegründet? Der albanische Staat wurde nicht gegründet, weil es da eine große Befreiungsbewegung der Albaner gegeben hat, die unbedingt einen albanischen Staat wollten. Das war überhaupt nicht der Fall. Der albanische Staat wurde gegründet, um das Ziel Serbiens und Russlands, einen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen, zu blockieren. Deswegen wurde auf der Konferenz von London dieser albanische Staat gegründet, auf Drängen von Deutschland und Österreich-Ungarn. Aber jetzt musste man natürlich ein Zugeständnis machen an Serbien und an Russland, um einen Weltkrieg zu verhindern. Im Dezember 1912. Was war das Zugeständnis? Wer weiß das? Das Kosovo. Das Kosovo, was also vor allem eine albanische Bevölkerung hat, war das Zugeständnis, das Kosovo wurde in dieser Konferenz vom Dezember 1912 an Serbien geschlagen. Also sozusagen, um Serbien und Russland damit zu besänftigen. Das heißt, das, was wir sozusagen heute noch haben, diesen Kosovo-Konflikt, der wurde sozusagen vorgeprägt, vorkonturiert durch diese Grenzziehungen zwischen Albanien, Serbien und dem Kosovo in der Konferenz von Dezember 1912. Trotzdem waren Österreich, Ungarn und Deutschland überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entwicklung, weil Serbien war größer geworden durch Mazedonien. Das wurde ja also ein Teil von Mazedonien kam zu Serbien. Und Serbien wurde damit immer stärker und die serbische Regierung wurde immer selbstbewusster. Und was hatte die serbische Regierung vor? Die wollte die Eisenbahnlinien, die über ihr Territorium gingen, vollkommen verstaatlichen und vollkommen unter ihre eigene Kontrolle bringen. Das heißt, damit wäre sozusagen die Eisenbahnlinie von Berlin nach Bagdad an einer ganz entscheidenden Stelle nicht mehr unter Kontrolle der Deutschen gewesen, sondern hätte sozusagen, da hätten die Serben entscheiden können, welche Bahnen da fahren, welche Zölle gezahlt werden und so weiter und so weiter und in welche Richtung die Züge fahren. Ja, das war ganz klar angesagt von der serbischen Regierung in dieser Phase. Und nun gab es hinter den Kulissen erfolgreiche Versuche, auf Bulgarien einzuwirken und dieses südosteuropäische Bündnis aufzusprengen zwischen Serbien, Montenegro und Bulgarien gegen das Osmanische Reich. Und man hat dann Bulgarien sozusagen der bulgarischen Regierung in den Kopf gesetzt, dass sie ja nur einen Teil von Mazedonien bekommen haben und nicht das ganze Mazedonien, dass da also kein großbulgarischer Staat gegründet worden ist, wie das die bulgarische Regierung sich wohl erträumt hatte. Und deswegen wurde die bulgarische Regierung in einen zweiten Krieg gehetzt, den zweiten Balkankrieg. Und dieser zweite Balkankrieg, der vollzog sich vor allen Dingen zwischen Serbien und Bulgarien. Und Bulgarien hat diesen zweiten Balkankrieg verloren im Jahr 1913, sodass also der serbische Staat weiter gestärkt war und weiter sozusagen eine Riegelfunktion hätte übernehmen können gegen den deutschen Expansionismus in dieser Frage. Und ihr wisst alle, dass der Erste Weltkrieg seinen Ausgangspunkt genommen hat in Sarajevo. Aber alle Welt spricht davon, dass das ein vollkommener Zufall war und dass das eigentlich vollkommen irrelevant war, weil die sind ja alle da reingeschlittert, so wie das der Christopher Clark in seinem Buch 2014 ja populär gesagt hat. Da wollte niemand diesen Krieg im Jahr 1914, sondern die sind alle reingeschlittert und das war eigentlich eher Zufall, dass sich aus dem Attentat in Sarajevo der Erste Weltkrieg entwickelt hat. Ich habe jetzt aber festgestellt in meiner Forschung, und ich bin ganz bestimmt nicht der Erste, ich will mich da jetzt nicht so hochstellen, aber ich habe das sozusagen hier deutlich rausgestellt und auch gegenüber der offiziellen Geschichtsschreibung rausgestellt, dass es also keineswegs so war, dass die deutsche Politik da in diesen Krieg hineingeschlittert ist, sondern bereits nach dem Ersten Balkankrieg, also nach der Konferenz von London im Dezember 1912, hat es einen deutschen Kriegsrat gegeben. Das heißt, die deutsche Regierung und Kaiser und so weiter haben sich getroffen und haben eine Aufrüstung beschlossen unter der Überschrift Kriegsrat, weil sie davon ausgegangen sind, dass es in absehbarer Zeit zu einem großen Konflikt mit Russland kommt und mit Serbien kommt. Regierungsvertreter diskutierten nun, wie eine Neutralität Englands in einem deutschen Krieg gegen Serbien und Russland erreicht und mit welchem Vorwand der Eindruck geweckt werden könnte, dass nicht das Deutsche Reich für die Auslösung des Krieges verantwortlich sei. Die Suggerierung dieses Eindruckes wurde im Juli 1914 wichtig für die Zustimmung der Sozialdemokratie zu den Kriegskrediten. Man brauchte einen Vorwand, um die Sozialdemokratie zu überzeugen, dass nicht Deutschland derjenige ist, der provoziert hat, der diesen Krieg ausgelöst hat, sondern andere. Aber das war klar, also dieser Vorwand wurde gesucht seit dem Dezember 1912. Die Suggerierung dieses Eindruckes wurde im Juli wichtig für die Zustimmung der Sozialdemokratie zu den Kriegskrediten. Bereits im Dezember 1912 tauschten Kanzler und Kaiser in einem Briefwechsel Überlegungen über die Herbeiführung eines für das Deutsche Reich günstigen auslösenden Faktors für einen Weltkrieg aus. Der Kanzler äußerte die Auffassung, dass eine kriegerische Lösung nur durch eine intransigente Haltung eines von Russland oder Frankreich aufgestachelten Serbiens herbeigeführt werden könnte. Eine intransigente Haltung. Ja, was kann das sein? Ohne Frage bedeutet ein Krieg mit Russland für das Deutsche Reich auch Krieg gegen Frankreich. Dagegen sei es zumindest zweifelhaft, ob England aktiv eingreifen würde, wenn Russland und Frankreich direkt als die Provozierenden erscheinen. Ja, dann war die Hoffnung da, dass England nicht in diesen Krieg eintritt. Kaiser Wilhelm II. Notierte an den Rand des Schreibens: Es wird hier ein großer Wert auf Provokation gelegt. Eine solche lässt sich bei einigermaßen geschickter Diplomatie und geschickt geleiteter Presse stets konstruieren. Zwei Monate später bemerkte der preußische Generalstabschef Helmut von Moltke in einem geheimen Schreiben an seinen österreichischen Kollegen: Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass ein europäischer Krieg über kurz oder lang kommen muss, indem es sich in letzter Linie handeln wird um einen Kampf zwischen Germanentum und Slaventum. Sich hierauf vorzubereiten ist Pflicht aller Staaten, die Bannerträger germanischer Geisteskultur sind. Der Angriff muss aber von den Slawen ausgehen. Der deutsche Botschafter in Wien meinte im April 1913, dass es erforderlich sei, die Dinge so zu gestalten, dass Russland sich im Unrecht befinde und entweder dieses selbst oder seine Trabanten als die Angreifer erscheinen. Während des Kriegsrates am 8. Dezember 1912 fiel die Entscheidung für die große Heeresvermehrung. Der Kriegsbeginn wurde auf frühestens Sommer 1914 festgelegt. Beim Kriegsrat im Dezember 1912. So viel zu der Zufälligkeit. Ich hatte euch von dem Buch von Friedrich Naumann erzählt, was dann im Jahr 1915 erscheint und was also so darum wirkte, dass es so eine Völkerverständigung sei, wenn am Ende des Krieges ein mitteleuropäischer Wirtschaftsbund geschaffen wird und dass das also sozusagen die Frucht des Krieges sei, dieser mitteleuropäische Wirtschaftsbund. Das war also das, was die Bevölkerung lesen konnte. Was die Bevölkerung nicht lesen konnte, war das Septemberprogramm von Kanzler Bethmann-Hollweg, also einen Monat nach der Auslösung des Ersten Weltkrieges. In diesem Septemberprogramm heißt es: Das allgemeine Ziel des Krieges, Sicherung des Deutschen Reiches nach Ost und West auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zweck muss Frankreich so geschwächt werden, dass es als Großmacht nicht neu erstehen kann. Russland von der deutschen Grenze nach Möglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden. Was sind die nicht-russischen Vasallenvölker? Das sind die Ukrainer, die Esten, die Letten, Litauer, die Georgier, die Serben, Montenegriner, die Rumänen, also alle Menschen in Südosteuropa. Das sind in dieser deutschen Vorstellung in der Zeit des Ersten Weltkrieges die nicht-russischen Vasallenvölker. Und genau das war übrigens auch das Ergebnis des Friedensvertrages von Brest-Litowsk im März 1918, dass diese nicht-russischen Vasallenvölker, also da bezogen die Ukrainer und die Esten und die Balten, in diesem Friedensvertrag abgespalten wurden von Russland. Und die anderen Vasallenvölker waren durch die Besetzung Serbiens und Rumäniens während des Ersten Weltkrieges schon abgespalten. Es ist weiter zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Das heißt, dieser mitteleuropäische Wirtschaftsverein, Verbund, war sozusagen Konsens. Das war Konsens in der gesamten deutschen Politik und auch in der gesamten deutschen Wirtschaft, von Schwerindustrie bis moderner Leichtindustrie, dass es dieses Mitteleuropa unter deutscher Führung geben sollte und damit unter Einschluss des späteren jugoslawischen Staates. Es gab keinen Konsens darüber im Jahr 1916 über den Zwei-Fronten-Krieg. Also im Jahr 1916 war dieses Ziel quasi erreicht. Serbien war erobert von deutschen und österreich-ungarischen Truppen im Jahr 1915 und Rumänien im Jahr 1916. Das heißt, dieses Mitteleuropa, was ich euch auf den Karten gezeigt habe, unter deutscher Führung, war im Jahr 1916 erreicht. Und nun hat also diese Linie, diese, ich sage jetzt mal eher liberale, nicht alldeutsche Linie, um den Kanzler Bethmann-Hollweg, der zu dieser Fraktion gehörte, Deutsche Bank, AEG, chemische Firmen und so weiter, die hat darauf gedrängt, jetzt einen Friedensvertrag zu machen mit den Entente-Staaten im Jahr 1916. Aber nur unter der Bedingung, dass dieses Mitteleuropa unter deutscher Führung, das heißt, dass das Kriegsergebnis von 1916 in Ost- und Südosteuropa von den Entente-Staaten akzeptiert wurde. Die Schwerindustrie war damit nicht einverstanden und die Schwerindustrie hatte ihre Leute in der Militärführung. Das heißt, Hindenburg und Ludendorff waren Vertreter der Schwerindustrie. Und die setzten weiter auf den Zwei-Franken-Krieg, das heißt auf Elsass-Lothringen und auf die Erzminen im Elsass-Lothringen für die Schwerindustrie. Und die haben sich letztendlich durchgesetzt. Aber auf der anderen Seite gab es auch eine Gruppe von Politikern und Journalisten aus der Tschechoslowakei, aus England und Großbritannien, die bereits in diesen Jahren 1915, 16 gewarnt haben vor diesem Mitteleuropa als Ergebnis des Ersten Weltkrieges. Und das haben sie nicht Mitteleuropa genannt, sondern... Na, wo geht's weiter? Kannst du mir mal einmal helfen? Jetzt geht's nicht weiter. Ja, okay, danke. Ist ja auch ganz gut. Ja, danke, vielen Dank. Also ich sagte, diese Gruppe von Journalisten und Politikern hat das Ganze nicht Mitteleuropa genannt, sondern Pan-Germany. Pan-Germany. Zu dieser Gruppe von Journalisten und Politikern gehörte Thomas Masaryk und Edvard Beneš, die späteren Ministerpräsidenten und Präsidenten der Tschechoslowakei. Und gehörte André Sheridan, ein französischer Journalist, und Seton Watson, ein britischer Schriftsteller und Journalist. Die haben sich also gemeinsam zusammengetan, um immer wieder Artikel zu schreiben, Papiere zu schreiben an die Regierung der USA, an die Regierung Großbritanniens und an die Regierung Frankreichs, um vor den deutschen Kriegszielen zu warnen und zu warnen, wenn ihr das und das jetzt zulasst, dann wird es und das sich durchsetzen. Und das war, also wovor sie immer wieder gewarnt haben, war eben dieses Pan-Germany. Und ihr seht ja schon die Unterschrift, The Disease and the Cure. Also auch, wie kann man das verhindern? Wie kann man also einen Plan der Alliierten machen, um das zu heilen, das zu verhindern? Dieses Pan-Germany. Und in diesen Papieren von 1916, 17 ist schon von einem jugoslawischen Staat und von einem tschechoslowakischen Staat die Rede, um ein Bollwerk, einen Riegel zu schaffen gegen dieses Pan-Germany. Ja? Das ist sozusagen the cure, also die Heilung, die Rettung vor diesem Pan-Germany in dieser Zeit ist die Gründung nach dem Ersten Weltkrieg der Tschechoslowakei und eines jugoslawischen Staatenbundes oder eines jugoslawischen Staates. Und so kam es dann auch im Jahr 1918, 19, wurde dann also der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen ausgerufen auf den Friedenskonferenzen in den Pariser Vororten und der tschechoslowakische Staat, sodass in dieser Zeit der Weimarer Republik dann der deutschen Expansion nach Ost- und Südosteuropa ein Riegel vorgeschoben war. Ein zweiter Riegel, der vorgeschoben war, das waren die Rüstungsbeschränkungen. Also durch den Versailler Vertrag durfte Deutschland sich ja nicht wieder aufrüsten und keine eigene Armee aufstellen. Das war der zweite Riegel, der geschaffen wurde gegen diesen deutschen Expansionismus. Was hat jetzt die deutsche Politik und auch die deutsche Wirtschaft, von der ich immer wieder gesprochen habe, gerade dann getan, um dem entgegenzuwirken, um ihre alten Ziele weiter zu verfolgen? Das erste Ziel war in dieser Zeit der Weimarer Republik dieser alldeutsche Gedanke, das heißt, auf die deutschen Minderheiten in Ost- und Südosteuropa zu setzen. Und die deutschen Minderheiten, das haben wir heutzutage nicht mehr nur so im Bewusstsein, gab es nicht ausschließlich in Polen, also in Schlesien zum Beispiel, sondern auch in Rumänien und in Jugoslawien. Das heißt, wir hatten die Banater Schwaben in der Vojvodina, also im nördlichen Teil Serbiens. Wir hatten die Siebenbürgen in Rumänien. Also all diese deutschen Minderheiten wurden in dieser Zeit finanziert, um sie sozusagen zu einer fünften Kolonne zu machen für die deutschen Ziele, diese Gebiete weiter zu beherrschen oder unter ihre Kontrolle zu bringen. Und ein Politiker wie Gustav Stresemann, der in dieser Zeit den Friedensnobelpreis bekommen hat für die Aussöhnung mit Frankreich, war einer der führenden Vertreter dieser Politik. Der war ja auch Außenminister, der hat also ganz entscheidend dazu beigetragen und das auch ganz bewusst gemacht, diese deutschen Minderheiten in Ost- und Südosteuropa zu finanzieren und aufzuwiegeln gegen die Regierung der Tschechoslowakei, der Rumäniens, Jugoslawiens und Polens und so weiter. Das war die eine Strategie. Die zweite Strategie war der Versuch, alle Bündnisse südosteuropäischer Staaten, auch Bündnisse gemeinsam mit Österreich, ohne deutsche Beteiligung zu verhindern. 1925 gründete sich der Mitteleuropäische Wirtschaftstag, MWT abgekürzt, Mitteleuropäische Wirtschaftstag. Ich hatte vorhin erzählt, es gab den Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein von 1890, aber nun gab es ein neues Gremium, Mitteleuropäischer Wirtschaftstag. Und dieser Mitteleuropäische Wirtschaftstag wurde vor allen Dingen gegründet von österreichischen und ungarischen Geschäftsleuten, um die alte Vielvölkeridee und Handelsidee des Habsburgerreiches wieder aufleben zu lassen nach dem Ersten Weltkrieg. Ursprünglich sollte sich dieser Mitteleuropäische Wirtschaftstag ohne deutsche Beteiligung treffen. Das hat aber die deutsche Regierung und die deutsche Wirtschaft immer wieder erfolgreich torpediert und hat da einen Fuß in die Tür bekommen in diesen Mitteleuropäischen Wirtschaftstag und bis Anfang der 30er Jahre mehr und mehr die Führung dieser Konferenzen übernommen. Einer der Sekretäre des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages wurde Alfred Sohn Rethel, der dann später ein linker Theoretiker wurde. Der hat quasi seine Lohnarbeit gemacht Anfang der 30er Jahre als Sekretär des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages. Und nur über diese Sekretärsarbeit, die Alfred Sohn Rethel gemacht hat, beim Mitteleuropäischen Wirtschaftstag kennen wir einiges von den Dingen, die hinter den Kulissen abgelaufen sind und die quasi in Geheimpapieren vom Mitteleuropäischen Wirtschaftstag vorgesehen waren. komme gleich dazu an einem Papier. Aber ich will eben noch ein paar allgemeine Sätze sagen über die Zeit der Weimarer Republik. Das war also die zweite Strategie, also die Führung zu übernehmen in diesem mitteleuropäischen Wirtschaftstag und damit auch die Wirtschaftspolitik zu bestimmen. Und entscheidend auf der deutschen Seite waren neben der Schwerindustrie in dieser Zeit die IG Farben, das heißt der Zusammenschluss der drei großen deutschen Konzerne Bayer, BASF und Höchst, die sich Mitte der 20er Jahre zu diesem Konglomerat IG Farben zusammengeschlossen haben. Und die IG Farben haben ganz, ganz starke Interessen in Südosteuropa verfolgt. Hier sind wir in Weina, hier sind wir nicht weit weg von Buna, also Leuna und so weiter. Also das war eines der Ziele der IG Farben, also über diese Kautschukproduktion, um wegzukommen vom Erdöl, um eine eigenständige Chemieindustrie auf dieser Basis aufzubauen. Und dafür brauchte die IG Farben Rohstoffe. Und für diese Rohstoffe war Südosteuropa vorgesehen. Das heißt, der Balkan war vorgesehen als Plantagengebiet für Chemiepflanzen, für Raps zum Beispiel. Raps sollte dort großflächig angebaut werden in Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien für die deutsche Chemieindustrie. Das, was aber bedeutet hätte, wenn man das alles zu einer Großindustrie gemacht hätte, für Plantagen für die Chemieindustrie, dass die südosteuropäische Bevölkerung enteignet werden musste oder dass diese ganzen kleinen Parzellen, wo südosteuropäische Bauern vor allen Dingen noch für ihren Eigenbedarf produziert haben, aufgelöst worden wären. Dann hat die IG Farben in dieser Zeit angefangen, Ausbildungsprogramme zu entwickeln, südosteuropäische Menschen nach Deutschland zu holen, den Stipendien zu geben, um denen sozusagen die Technik und die Industrie der IG Farben zu vermitteln, um sozusagen denen sozusagen offiziell Starthilfen zu geben, um die ganze Wirtschaft umzustellen auf die Bedürfnisse der deutschen Chemieindustrie. Und das war sozusagen eines der wesentlichen Ziele der IG Farben in dieser Zeit. Darüber hinaus gab es in dieser Zeit schon der Weimarer Republik auch die Pläne wieder zu einem Zweiten Weltkrieg, also den ersten Griff nach der Weltmacht doch nochmal zu versuchen. Das ist nicht erst in der Zeit von Hitler entstanden, sondern das gibt bereits in 1928 Papiere der deutschen Militärführung, die darauf hinweisen, dass wenn es zu einem großen Krieg wieder kommt, was absehbar sei, sollte das verhindert werden, was im Ersten Weltkrieg passiert ist. Was ist im Ersten Weltkrieg passiert? Die deutsche Bevölkerung wurde unzufrieden in den Jahren 1916, 17, 18, weil sie gehungert hat. Ja, also die Rationen der Ernährung wurden immer weniger und immer weniger, weil es eben den U-Boot-Krieg gab. Und das heißt, dass über den Seeweg kaum noch Nahrungsmittel nach Deutschland kommen konnten. Und die deutsche Bevölkerung, also nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern auch andere Menschen in Europa, immer mehr hungerten als Folge dieses Ersten Weltkrieges. Und das war eines der wesentlichen Ziele, auch dann unter der Hitler-Regierung, für den Griff auf Südosteuropa, um das zu verhindern, dass die deutsche Bevölkerung während eines Weltkrieges noch einmal hungern müsste. Aus Serbien kamen zum Beispiel ganz viele Schweine, aus Serbien kam ganz viel Getreide, aus Rumänien kam Erdöl. Das war die wichtigste Erdölquelle, die rumänischen Erdölquellen in Konstanza am Schwarzen Meer für die deutsche Militärführung im Zweiten Weltkrieg. Ja, also von daher war das ganz, ganz entscheidend und hat man das also schon in den Ende der 20er Jahre vorbereitet, einerseits mit den Plänen im Mitteleuropäischen Wirtschaftstag, andererseits mit Großraumplänen, die damals schon gemacht wurden, auch nicht erst in der Hitlerzeit, und letztens, indem man alle Versuche blockiert hat, einer multilateralen Lösung der Wirtschaftsfrage in Südosteuropa. auch Südosteuropa, also auch Jugoslawien, ist Ende der 20er Jahre durch die Weltwirtschaftskrise in starke Bedrängnis gekommen und hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten, seine Nahrungsmittel und Rohstoffe auf dem Markt zu verkaufen, weil in Brasilien und Argentinien und anderen lateinamerikanischen Staaten durch die dortige Großraumwirtschaft, Plantagenwirtschaft viel billiger produziert werden konnte. Deswegen hatten die südosteuropäischen Bauern große Schwierigkeiten, nach der Weltwirtschaftskrise sich überhaupt weiter ernähren zu können und weiter ihre Dinge zu verkaufen. Und die haben versucht, eine Balkan-Entente zu schaffen, zum Teil unter Beteiligung von der Tschechoslowakei. Also Masaryk und Beneš waren da ganz mitführend, das zu verbinden, diese drei Staaten, diese Balkanstaaten, um gemeinsam auf internationalen Konferenzen aufzutreten und zu sagen, wir wollen eine multilaterale Lösung für unsere Wirtschaft haben und für unseren Export haben. Und da gab es mehrere Konferenzen 1931, 1932. Die USA zum Beispiel haben das stark unterstützt, diese multilaterale Wirtschaftslösung für die Balkanstaaten Anfang der 30er Jahre. Und Deutschland hat das immer wieder torpediert, bis schließlich im Jahr 1932 auch die anderen Großmächte, Frankreich, Großbritannien und die USA, das aufgegeben haben, dass es zu einer multilateralen Lösung für die Balkanstaaten kommt. Und in dieser Zeit, 1932, gab es dann einen Teilungsplan für Jugoslawien, der entworfen wurde vom federführend vom Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein. Mitteleuropäischen Wirtschaftstag, Entschuldigung. Also jetzt Zitat. Ebenfalls noch in der Weimarer Republik begann die deutsche Unterstützung der separatistischen kroatischen Ustascha-Bewegung, Krupp. Die EG Farben und die Stahlvereingruppe bildeten 1932 eine Aktionseinheit mit dem Generalstab. Also alles wohlgemerkt noch vor dem Antritt Hitlers als Kanzler im Januar 1933. Taten sich also jetzt Krupp, die EG Farben, die Stahlvereingruppe, also war also ein Zusammenschluss der Stahlwirtschaft im Ruhrgebiet und die Militärführung und die EG Farben zusammen. Während Krupp in den Jahren 1932 und 1933 separatistische Aufstände und Anschläge der kroatischen Ustascha-Terroristen gegen die jugoslawische Regierung finanzierte, lieferte die Abteilung Abwehr im Reichswehrministerium die Waffen und die militärischen Instruktionen und übernahm die Verhandlungen mit politischen Parteien und Vertretern der separatistischen Bewegung. In der Geschäftsstelle der deutschen Gruppe des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages gingen Verbindungsleute des Ustascha-Führers und späteren kroatischen Präsidenten Ante Pavelic ein und aus. Gleichzeitig gestattete die Mussolini-Regierung der Ustascha die Unterhaltung von Ausbildungslagern, also Terrorausbildungslagern, auf italienischem Gebiet. Am 9. Oktober 1934 übernahm die Ustascha-Bewegung gemeinsam mit der separatistischen mazedonischen Gruppe IMRO die Verantwortung für die Ermordung des jugoslawischen König Alexanders. Das war also ein Terroranschlag in Marseille. Der machte einen Staatsbesuch, der jugoslawische König in Frankreich, und traf sich in Marseille mit dem französischen Außenminister, und ein Ustascha-Terrorist machte also jetzt einen Anschlag und ermordete den jugoslawischen König Alexander. Das Attentat erfolgte in Marseille während eines Staatsbesuches. Ein weiteres nicht zufälliges Opfer des Attentates wurde der französische Außenminister Louis Barthou. Er hatte sich als Vertreter eines multilateralen Sicherheitssystems unter Einschluss der Sowjetunion und der südosteuropäischen Staaten gegen die vom Deutschen Reich ausgehende Kriegsgefahr exponiert, der französische Außenminister. Schon kurze Zeit nach dem Attentat tauchte in der internationalen Diskussion der Verdacht auf, dass die deutsche Regierung hinter den Attentätern stehe, schreibt Alfred Sohn-Rethel 1992. So viel zu der Entwicklung in der Weimarer Republik, was die deutschen Versuche betrifft, also wieder die Oberhand zu gewinnen in Südosteuropa. Und die nationalsozialistische Regierung hat nun dieses Konzept eigentlich nur noch wieder aufnehmen müssen oder weiterführen müssen und es weiterentwickelt. Das heißt, dieses Konzept des Teile und Herrsche, dieses Konzept keine multilateralen Verträge, dieses Konzept der IG Farben und von Krupp den jugoslawischen Staat aufzusplittern, all das lag ja quasi auf der Hand. Das war ja schon vorformuliert. Das brauchte die nationalsozialistische Regierung sich selber alles gar nicht mehr ausdenken, sondern das lag auf dem Tisch. Und wie hat sie das weitergeführt? Anfang ihrer Herrschaft 33, 34. Ich hatte ja gesagt, diese multilateralen Verträge waren jetzt ad acta gelegt. Und stattdessen hat die deutsche Regierung unter dem Reichswirtschaftsminister Schacht Clearing-Verträge abgeschlossen mit sehr vielen Staaten, aber schwerpunktmäßig mit den südosteuropäischen Staaten. Clearing-Verträge bedeutet, das waren Verträge, ohne dass Geld geflossen ist. Da wurde sozusagen getauscht, Industriegüter gegen Rohstoffe und Nahrungsmittel ausschließlich auf dem Papier. Für diesen Tauschhandel wurde eine eigene Währung aufs Papier geschrieben, die hieß Verrechnungsmark. Verrechnungsmark. Das heißt, es wurde verrechnet, was eingeführt wurde an südosteuropäischen Rohstoffen und Nahrungsmitteln, und es wurde verrechnet, was dafür geliefert wurde. Was wurde dafür geliefert? Es wurde nichts, in Anführungsstrichen, Vernünftiges geliefert. Es wurden zum Beispiel Kugelschreiber geliefert oder es wurde ausrangierte deutsche Waffen, deutsche Rüstungsgüter wurden an die südosteuropäischen Länder geliefert für südosteuropäische Rohstoffe und Nahrungsmittel. Auf diese Weise... Das hat dann den Vierjahresplan gegeben unter Göring, der auch dem Zweiten Weltkrieg vorangegangen ist. Das heißt, auf diese Weise, auf Pump, ohne dafür auch nur irgendeinen Pfennig zu zahlen, hat die Nazi-Regierung den Zweiten Weltkrieg vorbereitet. Und nur auf dieser Basis konnte der Zweite Weltkrieg auch vonstatten gehen. Das heißt, so hatte man Zugriff auf das rumänische Erdöl, so hatte man Zugriff auf die Kupferminen in Serbien, auf die Bleiminen im Kosovo und so weiter, ohne dass man dafür, also die Deutschen, irgendetwas dafür bezahlt haben, haben sie diesen Zugriff gehabt und konnten damit sozusagen einerseits die Nahrungsmittel für die deutsche Bevölkerung garantieren, aber vor allen Dingen das deutsche Militär damit sozusagen ausrüsten und versorgen mit diesen Rohstoffen aus Südosteuropa. Und das war quasi oder ganz eindeutig die Voraussetzung für den Überfall auf die Sowjetunion. Den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 ging der Drei-Mächte-Pakt voraus, der zwischen Italien, Japan und Deutschland geschlossen wurde. Und diesem Drei-Mächte-Pakt sollten dann ab Anfang der 40er Jahre, ab 1940, alle südosteuropäischen Staaten beitreten. Das heißt, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien sollten Teil des Drei-Mächte-Paktes werden, weil damit hätte man sie unwiderruflich unter deutscher Kontrolle gehabt, einerseits militärisch und andererseits wirtschaftlich. Und alle Regierungen haben nach und nach ihre Unterschrift geleistet, natürlich auf deutschen und italienischen Druck haben sie diese Unterschrift geleistet, bis zum März 1941. Ursprünglich haben die deutschen Kriegsplanungen vorgesehen, den Angriff auf die Sowjetunion im Frühjahr 1941 zu starten, im Frühjahr 1941. Das heißt, im März hat letztendlich dann auch Jugoslawien den Drei-Mächte-Pakt unterschrieben und dann sollte sofort der Krieg gegen die Sowjetunion beginnen, weil dann hatte man dieses Hinterland, von dem Friedrich List schon gesprochen hatte, unwiderruflich in der Hinterhand. Aber jetzt ist die jugoslawische Bevölkerung auf die Barrikaden gegangen im März, Anfang März 1941 und hat geschrieben, lieber tot als Sklave auf den Straßen. Und ist also massenhaft, es hat Massendemonstrationen in Belgrad, in Jugoslawien gegeben gegen diese Unterschrift der Regierung unter den Drei-Mächte-Pakt. Und die Regierung musste auf Druck der Bevölkerung ihre Unterschrift wieder zurückziehen. Ich hatte noch nicht erzählt, das habe ich gerade vergessen, als ich erzählt habe von diesen Plänen 1932, ne, dass es also schon 1932 vorgesehen war. Ich habe gesagt, die haben die kroatischen Terroristen unterstützt, aber es war damals schon vorgesehen, also Jugoslawien zu zersplittern in diesem Plan von 1932 und einen Teil von Jugoslawien unter italienische Einflusszone zu stellen, also vor allen Dingen Albanien. Nicht Jugoslawien, Entschuldigung, Südosteuropas. Albanien sollte unter italienische Kontrolle, das Kosovo zum Teil auch und so weiter und so weiter. Kroatien sollte deutscher Vassallenstaat werden, Serbien sollte aufgelöst werden und Bosnien-Herzegowina sollte zu Kroatien kommen und so weiter. Das war alles Plan von 1932 und dieser Plan, der bestand also weiter und nachdem die jugoslawische Bevölkerung dafür gesorgt hat, dass die Regierung die Unterschrift zurückgenommen hat, kam es sofort zu den deutschen Angriffen auf Belgrad Anfang April 1941, dem deutschen Überfall auf Jugoslawien und am Ende dieses Überfalls im Laufe des Aprils zu der Aufsplitterung von Jugoslawien, wie ich das gerade gesagt habe, wie das vorgesehen war, Kroatien zu einem Vassallenstaat unter Führung der Ustascha-Terroristen und von diesem Herrn Pavelic, Serbien als großdeutsches Protektorat, Albanien unter italienischer Kontrolle, das Kosovo zum Teil unter italienischer, aber auch unter deutscher Kontrolle, weil Deutschland unbedingt die Rohstoffe aus den Trepča-Minen haben wollte und so weiter und so weiter. Dieser Krieg im April 1941 führte definitiv dazu, dass der Krieg gegen die Sowjetunion verschoben werden musste. Der sollte ja schon im Frühjahr beginnen und der Krieg gegen die Sowjetunion begann nicht im Frühjahr, sondern mit Verspätung im Juni 1941, weil das andere war ja quasi die Voraussetzung, diese sicheren Rohstoffe und diese sichere Nahrungsmittelzufuhr. Es ist nicht ausgeschlossen, das ist sehr wahrscheinlich, dass diese Verzögerung des Krieges gegen die Sowjetunion dazu geführt hat, dass dieser deutsche Blitzkrieg, der ja vorgesehen war und der ja auch in anderen Regionen funktioniert hatte, Frankreich, den Benelux-Staaten und so weiter, dass dieser deutsche Blitzkrieg nicht funktioniert hat, sondern im Winter zum Stehen gekommen ist, weil er einfach später angefangen hat, als es ursprünglich geplant war. Ich glaube, ich höre jetzt an dieser Stelle auf, weil ich schon sehr viel geredet habe. Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen, aber ich denke, so den Blick in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das wird einerseits in den nächsten Veranstaltungen gemacht und können wir auf jeden Fall auch jetzt in der Diskussion noch mit einbeziehen. Vielen Dank fürs Zuhören.